bin geboren in einer Welt aus Beton. Drum hören wir bald die Straße rufen, unser Held ist gekommen. Weil er das Leid versteht, das täglich hat dein Geist gequält. Sie fühlen es schon in nur einem einzigen Song. Er ist der Koren, um den Feind zu bekämpfen. Es geht ums Überleben, wir haben keine Zeit zu verschwenden. Mutter Erde stirbt, der Gott hält große Ernte. Dürbt das Gottgeschlecht, versuchen sie in Leid zu ertränken. Doch wir formieren uns marschieren mit breiter Brust in die Schlacht. Denn wir müssen uns Auftrag, die Liebsten, die Sippe mit Teil unserer gottgegebenen Kraft zu beschützen. Besudeln das Antlitz, beschmutzen die Namen der Ahnen, die noch immer in unserem Leben sind. Vergewaltigen Kinder, verpulvern die Weißen in Kriegen, meinen, dass uns ihr Gott ins Segen bringt. Doch wir haben die Entscheidung gewählt, selbstlos zu sein in der Welt, die Menschen peinigt und quält. Jegliche Gegenwehr für uns so eine leichte Hürde auf dem Weg zu Top. Alles deine Kinder mit Dreirad, weil ihr uns auf unseren Wegen nicht stoppt. Zwingen uns aus ihren Büchern zu lernen, sehen sie alles bis auf ihre Lügen entfernten. Ein System, das dein Verstand unterdrückt. Wir wehren uns, gibt uns unser Vaterland zurück. Denn jetzt beginnt die Ära des Streites. Die Conquista, wozu kämpfen jeder bereit ist. Nun rebellieren, denn sie verkaufen das Land. Komm mit uns, denn wir führen und wir laufen voran. Haben Angst vor der Einigkeit des Volkes. Drum verurteilen sie jeden, der auf seinesgleichen stolz ist. Verwurzelt in der Ahnenreihe sind wir nicht so einfach umzustimmen. In den nächsten Jahren werden sie planen, uns schon umzubringen. Nur weil wir prüften, was die Gauner uns beibringen, entdeckten, was nicht stimmt und seitdem lautstark am Schreien sind. Verteidigen die Schwachen, die zu Unrecht gestraft sind. Dass sich hart fernes Denken das Recht in unserem Staat nimmt. Darum fangen wir jetzt an, eine Stimme zu sein in dieser finstersten Zeit und finden den Feind und verhindern, dass die Unterdrückung auch schon mal wird und für immer so bleibt. Wir sind Kinder einer Ära vergessen und darum weitgehend unterschätzt. Haben wenig gehabt, immer wieder gekämpft und kann deshalb mit dem schweren Leben zurecht. Und weil man damals schon uns stark unterdrückt hat, ist der Widerstand nur stärker gegen den Staat, der verrückt macht, der eure Schädel gefickt hat. Darum gibt es ihn zurück, denn ihr seid erst frei, wenn ihr die Heimat gekriegt habt. Zwingen uns aus ihren Büchern zu lernen, sehen sie alles bis auf ihre Lügen entfernten. Ein System, das dein Verstand unterdrückt. Wir wehren uns, gibt uns unser Vaterland zurück. Denn jetzt beginnt die Ära des Streites. Die Conquista, wozu kämpfen jeder bereit ist. Nun rebellieren, denn sie verkaufen das Land. Komm mit uns, denn wir führen und wir laufen voran.